was es zu deinem Lächeln sagt. Es sprach mir ins Gewissen rein, du wirst dem Glück nie mehr so nah sein. Ich hab heute Nacht mein Herz gewagt und es hat ja zu dir gesagt. Es hat mir klar gemacht, dass bei dir alles passt, drum geb ich immer auf dich Acht. Ich weiß nicht, warum ich so gezögert hab, ob der Grund in deinen blauen Augen lag. Jetzt spür ich, dass du für mich geschaffen bist. Glaub mir, mein Schatz, ich hätte dich für mein Leben gern geküsst. Ich hab heute Nacht mein Herz gefragt, was es zu deinem Lächeln sagt. Es sprach mir ins Gewissen rein, du wirst dem Glück nie mehr so nah sein. Ich hab heute Nacht mein Herz gefragt und es hat ja zu dir gesagt. Es hat mir klar gemacht, dass bei dir alles passt, drum geb ich immer auf dich Acht. Liebe kommt nicht immer auf den ersten Blick. Irgendwie fanden wir nie den Weg ins Glück. Schau mich an, nun soll die Zeit zu Ende sein, in der wir ganz alleine gehen. Ich lad dich zu mir ein. Ich hab heute Nacht mein Herz gefragt, was es zu deinem Lächeln sagt. Es sprach mir ins Gewissen rein, du wirst dem Glück nie mehr so nah sein. Ich hab heute Nacht mein Herz gefragt und es hat ja zu dir gesagt. Es hat mir klar gemacht, dass bei dir alles passt, drum geb